10. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Frau Bettys Christgeschenk von Adolf Schweier. Hastig hatte sie den Brief versteckt und die Tränen verwischt, als sie unvermutet Christine eintreten sah. Diese war die Tochter ihres ehemaligen Brotherrn. Sie hatte die früh verstorbenen Mutter Christinens mit selbstloser Aufopferung gepflegt, war dann in dieselbe ansteckende Krankheit verfallen und rang lange mit dem Tode. Seither hing Christine an der Hüterin ihrer Kindheit mit meiner Liebe, die sich immer mehr verschönte und klärte, je mehr sich Christinens Erbe Jungfräulichkeit entfaltete und je mehr sie ihre ausgeprägte Eigenart und frühzeitige Selbstständigkeit entwickelten und ausreiften. Harmlos lächelnd war Frau Betty ihrem Liebling entgegengetreten. Christine aber hatte bemerkt, was die alte Frau verbarg und verbergen wollte. War der Brief von Rudolf? Ein dunkles Rot stieg bei Nennung dieses Namens in ihre frostfrischen Wangen. Der Brief? Ah, mein, der ist ja nur vom Gärtner Luisel. Ja, wegen dem Blumensamen schreibt er, weiß. Über einen Brief vom Gärtner Luisel weint man nicht, Betty. Das klang wieder in jenem bestimmten festen Tone, dem gegenüber Mutter Betty keinen Widerspruch kannte. Schier zornig sah das alte Mutterl nach Christinen, unter Tränen aber gab sie ihr den Brief hin. Er war zerknüllt von den angstzitternden dürren Fingern und feucht von den sorggeweinten Tränen. In atemloser Spannung sah sie nach Christinen, die trotzig aufgerichtet am Fenster stand und las. Aus ihren Mienen konnten Bettys Augen keine Antwort lesen. Schweigend sah Christine, als sie den Brief gelesen hatte, in das verglimmende Abendrot. Und Betty schien es, als sei auch das frische Wangenrot des jungen, stolzen Mädchens verblichen. Plötzlich fasste sie eine große innere Angst. »Christine«, rief sie zitternd, »um Gottes Willen! Glaubst am Ende auch du, dass er schlecht worden ist, der Rudolf?« »Nein«, fest klang dieses Wort, aber hart. Herb. Mit großen Augen sah Betty nach ihr und wagte keine Frage mehr. »Wie viel Geld hast du ihm schon geschickt, Betty?« »Ach, mein Gott, lass mir die Sorge allein, Christine.« »Nein, ich will alles wissen, alles, verstehst du?« Betroffen und forschend schaute das gequälte Mutterl in das trotzige Angesicht ihres Lieblings. So herb und starr hatte sie die lieben, stolzen Züge noch nie gesehen. Langsam, als sei ihr jede Sekunde Verzögerung Gewinn, schlürfte sie zu ihrer Schublade und brachte nach längerem Herumkramen ein vergriffenes Notizbuch hervor. Da, ein Blick, der strafte und zugleich flehte, begleitete dieses Wort. Rasch flogen Christinens suchenden Blicke über die ungefügen Ziffern. Dann richteten sich die großen blauen Augen kalt und fragend, drohend fast nach dem erschrockenen Weiblein. »Wo hast du das viele Geld her, nach alledem?« »Vom Pferdl, vom Prinz Pferdl.« »Auf Wechsel?« »Ich glaub.« »Wann ist der erste fällig?« »Zu Neujahr, glaub ich.« »Kannst du zahlen?« »Nein.« Strenger konnte sie am jüngsten Tage Gott der Herr nicht fragen, und gewissenhafter könnte sie ihm nicht antworten. »Und warum hast du mir davon nichts gesagt?« Darauf hatte Frau Betty nur Tränen. Christine verstand sie. Milder und leiser fragte sie: »Und was willst du ihm jetzt schreiben, deinem Sohn?« »Mein Gott, was soll ich denn tun? Krank ist er«, schreibt er. »Und Ehrenschulden sollen's sein. Da wird wohl schier nichts anderes übrig bleiben, als dass ich dem Prinz Pferdl die Kuh...« »Und zu Neujahr nimmt er dir dein Häusel weg und wirft dich auf die Straße hinaus.« Das waren Worte, die schwer trafen als Steine. Ihr ganzer Überraschungsschmerz, ihr ganzes namenloses Staunen und Herzleid blickte Betty aus den starrenden Augen. Sprechen konnte sie kein Wort. Und er fand den Weg zu dem herb verschlossenen Herzen Christinens, dieser angststarre, flehende, zürnende Mutterblick. Aber sie gab dieser warmen Regung nicht nach und sagte im festen Tone, »Die Kuh, Betty, kauf ich. Die 300 Kronen, die er wieder haben will, bring ich ihm selbst. Ich fahre morgen nach Wien, die Weihnachtseinkäufe zu besorgen.« »Du willst...« »Ja, dich will er doch gar nicht haben in Wien. Du hast's ja doch gelesen.« Rasch war sie aus dem Zimmer gegangen, schwer und ächzend war die Tür zugefallen. Sie, die bisher nur Liebe und Güte war gegen Frau Betty, ließ nun das verzweifelte alte Mütterchen in Bestürzung zurück und in bitteren Tränen. Bettys einfältiger Geist konnte die Lösung dieses Rätsels nicht finden, ihr schlichtes Gemüt sie nicht ahnen. Christine ging rasch über den knisternden Schnee. Lüge und Heuchelei hatte aus dem Briefe gesprochen, aus dem Briefe des Sohnes an die Mutter, einer Mutter, die an ihren Sohn glaubt wie an Gottes Wort, aus dem Briefe des Mannes, dem sich ihre Seele längst heimlich in einer Liebe erschlossen hatte, gegen die sie ankämpfte mit all ihrem Stolze und ihrem ganzen beharrlichen Trotze, und der ihr Herz doch immer wieder unterlag, wie sehr sich ihr trotziger Geist auch aufbäumte und ihr Stolz sich wehrte. Sie wusste es längst, dass er in leichtfertige Gesellschaft geraten war. Sie hatte ihn verteidigt gegen den entzürnten Vater, der ihm reiche Stipendien für seine Studien verschafft hat und nun schon 2 Jahre vergeblich auf den Chemiker wartete, den er für seine Fabrik so notwendig brauchte. Sie hatte ihn verteidigt gegen die Anschuldigungen, die die lieben Nachbarn der Mutter hinterbrachten. Sie hatte die gute Betty in ihrem Glauben an den Sohn bestärkt, weil sie selbst an ihn glaubte. Und dieser schöne, beseligende Glauben war jetzt jäh und unvermutet in ihr zusammengebrochen. Durfte sie den vorschnell gefassten Entschluss, ihn aufzusuchen, um ihn wenigstens für die Mutter zu retten, auch wirklich ausführen? Es konnte gut sein für ihn und für das arme alte Mutterl. Das erkannte Gute aber soll man ausführen, je eher, desto besser. Das war einer der letzten Aussprüche ihrer sterbenden, seelengroßen Mutter. Danach hatte sie immer gehandelt und wollte es auch jetzt tun. Und diesem starken Zuge ihres Wesens folgte sie auch unbedenklich, als sie an der Gartentür des alten Prinz vorübergehend von einem plötzlichen Gedanken erfasst wurde. Rasch war sie an der Tür des Geldmaklers und klopfte entschlossen an. Prinz, ein hagerer, langer Mann mit ausgesprochenem Habichtsgesichte, war allein und seine Neugierde, was den des reichen Fabrikanten und Bürgermeisters stolze Tochter bei ihm, dem armen Bauer, wolle, bald erfüllt. Nach vielen Ausflüchten und Beschwörungen legte er Christinen endlich die 4 Wechsel Bettys vor. Christine rechnete zusammen. Dann schaute sie großstaunend und zornig nach dem gekrümmt dastehenden Prinz. »Das sind ja 2000 Kronen, Herr Prinz. Zu dienen, gnädigste Fräulein, netto 1000 Gulden. Sie haben aber der alten Frau nur 500 gegeben.« Prinz begann nun, zungengeläufig zu erzählen, was er der guten Betty noch alles gegeben haben wollte. Christine legte anstatt aller Antwort die 4 Wechsel aufeinander, zerriss sie in zorniger Hast, schritt zum Ofen und warf die zerknüllten Fetzen in das flackernde Feuer. »Um Gottes Willen, was haben Sie getan?« »Sie vor der Anzeige wegen Wucherei gerettet«, entgegnete Christine scharf. »Morgen fahre ich nach Wien und verkaufe meine Obligationen, und übermorgen haben Sie Ihr Geld. Bereiten Sie eine Quittung über 1100 Kronen vor.« Damit ging sie. Während sie raschen Schrittes auf ihr Vaterhaus zueilte, stand der arme Bauer noch immer händeringend vor dem gierig flackernden Feuer. Gerade auf sie hatte er bei Einlösung seiner geliebten Papieren gerechnet. Und nun? Klopfenden Herzens, aber mit schweren, seltsam müden Füßen, stieg Christine nächsten Tages die 3 Treppen zu Rudolfs Wohnung hinan. 2 Jahre hatte sie ihn nicht gesehen, ihn, der der Gespiele ihrer Jugend und die Sehnsucht ihres Herzens gewesen war. In diesem Augenblicke empfand sie nichts als Zorn und Verachtung gegen ihn. Ein Mann und schwach. Zweimal hatte er mit Hilfe der reichlichen Stipendien in den Ferien Studienreisen ins Ausland gemacht und sich nicht gekümmert um Heimat und Mutter, und sie, die ihn so sehnlich erwartete, wohl längst vergessen. Entschlossen trat sie in das halbdunkle Vorzimmer. Lautes Stimmengewirre und übermütiges Lachen aus jungen Kehlen klang hinter einer der Türen. Jetzt hörte sie einen sagen, einen mit einer kreischenden Stimme: »Na, was ist's denn mit dem Geld, Rudolf? Rührt sich deine Alte noch allweil nit?« »Weiß der Kuckuck«, darauf Rudolfs tiefe, klangvolle Stimme, »ihr Bankier scheint's, ist auf einmal knauserig worden.« Unter dem Bankier verstand er offenbar ihren Vater oder gar sie. Ein schneidendes Weh ging für einen Augenblick durch ihre junge Seele. Dann aber erstarrte alles in ihr im zornigen Trotze. In diesem Gefühle trat sie entschlossen ein, hoch aufgerichtet, starr. Die ganze Gesellschaft schien zum Ausgehen fertig und empfing sie mit mehr verlegenen als staunenden Blicken und einem kaum unterdrückten »Ah!« Rudolf stand einige Augenblicke verblüfft und verwirrt da. Dann griff er nach der zierlichen Studentenmütze und stotterte: »Fräulein Christine, was verschafft mir?« »Ich habe mit Ihnen zu sprechen, Herr Frühbach, und zwar allein.« Das klang so bestimmt, mit so viel verhaltenem Zorne in der Stimme, dass die 4, 5 Herrchen nach einigen unbeholfenen Worten verdutzt abzogen. Erst draußen im Vorzimmer fielen in taktlos lauter Art einige anzügliche Bemerkungen, die Christinen das Blut in die zornbleichen Wangen trieben. Rudolf hatte rasch aber mit unverhohlenem Widerwillen seinen Überrock abgelegt und lud die ungebetene Gastin mit einer gezwungenen Handbewegung zum Sitzen ein. Sie lehnte ab. »Ich komme von ihrer Mutter. Sie haben von ihr Geld entlehnt und fordern für die Weihnachten neuerdings Geld, und zwar unter dem Vorwande, krank zu sein und Ehrenschulden. Entschuldigen Sie, Fräulein, kommen Sie im Auftrage meiner Mutter oder...« »Einerlei. Ich frage nicht und habe auch kein Recht, Sie zu fragen, zu was Sie das Geld brauchen, aber ich sage Ihnen, dass Sie Ihre Mutter in die Hände des alten Prinz getrieben haben, dass die Arme eben daran war, ihr letztes, ihr Kuh.« »Ja, aber hat Ihnen denn meine Mutter nicht...« »Was?« Er sah sie forschend und unsicher an. »Sie meinen wohl, ob sie nicht das Geld von meinem Vater oder von mir entliehen habe?« »Ja, aber sie hat mir doch...« »Sie irren, Herr Frühbach. Ihre Mutter hat mehr Schamgefühl, als Sie ihr zu trauen.« »So lassen Sie mich doch...« »Und mehr Charakterstärke scheint's als Sie. Schämen Sie sich, Herr Frühbach.« »Was gibt Ihnen ein Recht, mich abzukanzeln wie ein Schuljungen?« »Meine Liebe zu Ihrer Mutter und mein Erbarmen mit dem Schmerz, den Sie ihr bereiten.« Er senkte die zornfunkelnden Augen. »Dass Sie es wissen, ich selbst bin hinter all das gekommen, gegen den Willen Ihrer Mutter, und ich habe Sie aus den Händen des alten Wucherers befreit, und hier sind die geforderten 300 Kronen. So. Jetzt sind Sie mir 1400 Kronen schuldig, Herr Frühbach, und ich will hoffen, dass diese Ehrenschuld den Vorzug vor allen anderen haben wird.« Im Innern, zitternd wie im heftigsten Frostgefühle, hatte sie das Geld auf den Tisch gelegt und wollte nun rasch zur Tür hinaus, unfähig zu ermessen, dass sie den eigentlichen Zweck ihres Wagnisses nicht erreicht, ja kaum angestrebt hatte. Er vertrat ihr, bebend vor Aufregung, den Weg. »Was wollen Sie noch von mir?« »Ich muss Ihnen doch danken, Fräulein.« »Wollen Sie mich verspotten? Was ich tue, geschieht für Ihre Mutter. Und wenn Sie noch einen Funken Ehrgefühl und Kindesliebe...« »Sprechen Sie das nicht aus. Schlecht bin ich nicht, noch bin ich es nicht. Sie haben gelogen und geheuchelt, der Mutter gegenüber.« »Ja«, er senkte den Kopf. »Aber es geschah nur im Leichtsinn, im grenzenlosen, dummen Leichtsinn der Jugend. Das nennen Sie bloß Leichtsinn? Ja, Sie haben recht. Es war schlecht von mir. Ich fühle das erst jetzt durch Sie. Bedenken Sie, ich bin aus engen, ärmlichen Verhältnissen plötzlich in die Freiheit geraten. In diese Freiheit und diesen Sumpf. Aber ich will mich aufraffen. Bei Gott, ich will mich aufraffen. Und wenn die wiederkommen, Ihre Freunde? Die sollen keine Macht mehr haben über mich. Glauben Sie? Zweifeln Sie an mir? Ja. Ich werde es Ihnen beweisen. Durch Taten, Herr Frühbach. Ja, durch Taten. Ich werde das Geld, das ich Ihnen jetzt schulde, selbst verdienen. Ich werde arbeiten und meine letzten Prüfungen machen. Und ich will Ihnen als Anständiger, als ganzer Mann wieder entgegentreten oder nimmermehr in meinem Leben. Das wäre ein Sieg über sich selbst, Herr Frühbach. Dazu gehört viel Stärke. Trauen Sie mir diese Kraft? Trauen Sie mir diese Willensstärke nicht zu, Fräulein Christine? Er hatte sie aufgerichtet. Seine Augen sprühten und drückten doch zugleich eine große Seelenpein aus. Sie fühlte ahnungstief, dass sie mit ihrer Antwort über ein Schicksal entscheidet. Langsam richtete sie ihr Auge voll auf ihn und sagte fest: Ja, ich danke Ihnen. Er war vor ihr niedergesunken und küßte stürmisch ihr Hände. Sie sind wie ein guter Engel in dieses Zimmer gekommen, zur rechten Stunde. Eben wollte ich fort und hätte wohl die größte Torheit meines Lebens begangen. Sie haben mich gerettet. Er schwieg erschüttert. Sie stand betroffen da und wagte keine Regung, fand kein Wort. Sie haben mich verletzt, Fräulein Christine, und ich danke Ihnen dafür. Sie haben mich beschämt und gedemütigt. Er erhob sich langsam und sprach in tiefster Seelenregung. Ich habe mich benommen wie ein toller Junge, wie ein Knabe habe ich mich benommen. Können Sie mir verzeihen? Sie müssen erst die Tat. Ja, Sie haben recht. Ich bin nicht wert, zu Ihnen aufzuschauen. Sie sind so rein und so innerlich stark, so jung noch und schon so tief und fest in sich gefügt. Ich aber... In Christinens Auge war wieder Wärme gekommen und eine unendliche Milde in ihrer zitternden Stimme. Ich werde Ihrer Mutter sagen, dass Sie krank gewesen sind, schwer krank. Doch jetzt... Jetzt seien Sie auf dem Wege zur Genesung und werden genesen, in kurzer Zeit ganz genesen. Christine! Er war mit ausgebreiteten Armen auf sie zugestürzt. Sie aber hatte rasch das Zimmer verlassen und floh über die Treppe hinab, in nie empfundene Aufregung. In ihrem Gesichte waren die strengen, herben Linien, die Trotz und gewaltsame Beherrschung gezogen hatten, noch nicht verschwunden. Aus ihren Augen aber strahlte und leuchtete schon das ganze tiefe, neu erwachte Glück in ihrer Seele. Er aber warf sich auf das Sofa und stöhnte. »Och, was war ich für ein Narr! Ich habe sie von mir gestoßen, die Reine! Wie meine Kindheit ist sie zu mir gekommen, wie mein besseres Selbst!« Als er sich nach langem Sinnen und Ergründen seine Selbst endlich erhob, stand in seiner Seele die Erkenntnis fest, sie zu erringen, sei der Weg zu seiner Rettung und zu seinem Glücke. Am Weihnachtsabend des nächsten Jahres erhielt Christina einen großen Brief von Rudolf. Er enthielt die selbstverdienten 1400 Kronen und die Mitteilung, dass er seinen Chemiedoktor gemacht habe. Sonst, außer warmen Dankesworten, nichts weiter. Mit seltsam erregten Gefühlen ging sie am Abend zu ihrer guten alten Betty hinüber. Die stand im vollen Lichterglanz des Weihnachtsbaumes und neben ihr stand, jugendkräftig und vollbärtig, Rudolf, ihr Sohn. Verwirrt blieb Christine auf der Schwelle stehen. Frau Betty aber eilte ihr entgegen, so schnell es ihre alten Beine vermochten, sank vor ihr nieder und weinte Tränen auf die Hände der wonnevolle Überraschten. Verwirrt und errötend zog Christine das ganz fassungslose Mutterl empor. »Er hat mir alles gesagt«, rief Betty schluchzend aus. »Ich schäme mich so sehr und bin so glücklich. Gott verzeih mir's. Ich bin so sündhaft glücklich.« Jetzt kam zögernd auch Rudolf herbei. Tief gesenkten Hauptes blieb er vor Christine stehen. »Herr Doktor?« Er schaute auf und schaute froh erschrocken in ihr strahlendes, feuchtschimmerndes Auge. »Herr Doktor, Sie haben Ihren Beweis erbracht.« Langsam ging sie, unfähig, den Blick von ihm zu wenden, auf Rudolf zu. Mädchenhaft zögernd reichte sie ihm die Hand zum Gruße. Er beugte sich langsam und schier ehrerbietig über die kleine, tapfere Hand und küßte sie fast feierlich ernst. Wir und mit unbezwinglichem Befremden hob sie ihren Blick zu ihm auf. Und tief drinnen, in diesem scheuen Blick, konnte er selig erschauend eine bange, heiße, zitternde Frage lesen. Im jähen Jubelsturm seiner Gefühle presste er ihre Hand an sein pochendes Herz, und willenlos sank sie tief errötend an seine Brust. Als sie dann später die Geschenke besahen, sagte Rudolf beglückt zu dem ganz wohnseligen alten Mutter: »Das schönste Geschenk hast doch du bekommen, Mutter. Christina hat mich dir als guten Menschen wiedergegeben.« Frau Betty aber sah leuchtenden Auges zu ihm und zu Christinen auf und meinte mit stillem Lächeln: »Die Mutter möchte ich kennen, die heut glücklicher ist als ich.« Ende von Frau Bettys Christgeschenk.